Auf den dein Körper aufprallt, neben Silhouetten rennt die rote Farbe entlang. Deinem Lächeln in den Sonnenuntergang. Dein zarter Körper zittert, Angstzustand. Gott, bitte nimm dich seiner Seele an. Der Regen und das Auto, die Farbe der Lack. Dein schmerzverzerrter Ausdruck, brennendes Wrack. Du atmest nur schwer, bitte schlaf nicht ein. Bitte flieg nicht fort. Lass mich nicht allein, hörst du mich noch? Bitte antworte doch, bitte zeig mir deine Lebenskraft, dass du es schaffst. Deine letzten Worte, dein letzter Atemzug, dein letztes Lachen und die Lüge, alles wird gut. Du bist gestorben, krampfhaft, hab ich versucht an dir festzuhalten, Freundschaft. Es ist dein Augenblick, der deine kunterbunte Welt zerstört. Implosion der Utopie, die Unendlichkeit verwehrt. Es ist dein Lebensweg und der Abgrund. Eudaimonie, willkommen in dem Schlachthaus. Es ist ein Augenblick, der deine kunterbunte Welt zerstört. Implosion der Utopie, die Unendlichkeit verwehrt. Das ist dein Lebensweg und der Abgrund klafft auf. Eudaimonie, willkommen in dem Schlachthaus. Es war Frühling 1943. Im Warschauer Ghetto lief Marlene Dietrich. Meine Tochter schlief in dem ganzen Dreck. Verraten, verlassen, deutscher Schandfleck. Als die Synagoge explodierte, das Chaos begann. Die SS marschierte, das war der Untergang. Der Knüppel, der mich traf, und die Schreie meiner Frau. Diese hemmungslose Wut, und ich spucke noch Blut. Das Feuer breitet sich aus und die Tür wird versperrt. Wir werden von den Flammen eingesperrt, eingepfercht. Wie die Tiere in Angst, ja, die Luft war so heiß. Glänzender Schweiß, überall sichtbares Leid. Meine Frau, meine Tochter hingerafft. Von einer animalischen Meute, einer Übermacht. 43, das war das schlimmste Jahr. In ewiger Trauer, Ehemann und Vater. Es ist ein Augenblick, der deine kunterbunte Welt zerstört. Implosion der Utopie, die Unendlichkeit verwehrt. Es ist ein Lebensweg und der Abgrund klafft auf. Eudaimonie, willkommen in dem Schlachthaus. Es ist ein Augenblick, der deine kunterbunte Welt zerstört. Implosion der Utopie, die Unendlichkeit verwehrt. Das ist dein Lebensweg und der Abgrund klafft auf. Eudaimonie, willkommen in dem Schlachthaus. Erst an diesem Tag konnte ich wieder an meine Schwestern, an meinen Bruder, an meine ganze Familie. Aber keiner war mehr da. Sie waren alle am Ort.